Lieber Zuhörer, mir gegenüber sitzt jetzt, wenn Sie werden ja wahrscheinlich Stereo haben. Wenn Sie Stereo haben, dann aus der gegenüber Lautsprecherbox müsste dann jetzt Stefan Schwarz gleich zu hören sein. Tag, Stefan Schwarz. Hallo. Du bist ja, fällt mir dabei ein, im Grunde eher ein Angehöriger der sozialistischen Intelligenzler. Die haben ja damals, habe ich mir jedenfalls sagen lassen, ich selber konnte da nicht so richtig überprüfen, die haben ja im Gegensatz zum bürgerlichen Geheimrat, haben die ja eigentlich eine andere Titelordnung gehabt. Du bist, habe ich auf deiner Visitenkarte jetzt gesehen, Arbeiter- und Soldatenrat. Genau. Ja. Seit 1984 allerdings erst. Kann man als so unbescholtener normaler Mensch, kann man die eigentlich auseinanderhalten, die Heimräte und Arbeiter- und Soldatenräte? Ja, relativ einfach. Also Johann Wolfgang von Goethe zum Beispiel, als das bekannteste Beispiel, ein Mann mit ausgesprochenen Geheimratsecken. Nun kann man mich zwar nicht sehen, aber ich verfüge auch über solche Ecken, aber es sind in diesem Fall ganz anders gestaltete Ecken. Es sind nämlich Arbeiter- und Soldatenratsecken. Ah ja. Dann sind wir jetzt eigentlich so weit, dass wir zum Thema kommen könnten. Das Thema heute lautet Rache, ein menschliches Grundgefühl, ein gesellschaftliches Phänomen. Was fällt Ihnen denn ein zu diesem Stichwort, zum Thema Rache? Also ich würde mich jetzt Ihnen erstmal nähern als einen Lexikon, als einem Experten für freiflutierendes Wissen und denke, dass Sie auf so ein Stichwort hin auch vielleicht schon was sagen können. Ja, mir fällt beim Stichwort Rache natürlich erstmal ein, dass wir in einer rachearmen Gesellschaft leben, dass eine Gesellschaft, wie wir sie heute sehen, kaum noch Anlass zur Rache bietet, nur noch vereinzelte Inseln der Rache kennt. Dahinter liegt eine historische Entwicklung, Ja. auf die wir dann sicher im Folgenden Und gleich zu dass also die sprechen Rache kommen im müssen, Verlauf der während. menschlichen Gesellschaft immer mehr ausgedünnt wurde. Wir kennen ja gerade vor Christi Geburt Gesellschaften, die fast ausschließlich aus dem Bedürfnis nach Rache Was ist denn eine bestanden. entscheidende Voraussetzung für eine rachefähige Gesellschaft? Ehre. Ehre. Die ist im Grundsatz jetzt verloren gegangen. Also eine rachefähige frühe Gesellschaft war eine Ehrgesellschaft, in der Ehrgesetze regierten, deren Verletzungen dann offensichtlich zur Rache führten. Die Ehre gibt es ja erst seit Beginn der Sesshaftigkeit. Vorher gab es ja sowas wie Ehre nicht. Also Nomaden zum Beispiel, absolut ehrlose Gesellen. Ja. Wogegen natürlich jetzt im Zweistromland die ersten Anfänger einer Ehre zu finden sind und damit natürlich auch der Rache bei Erbschneidereien musste gerecht werden. Ja. Und ein klassischer Anlass für Rache? Entjungferung. Entjungferung. Ja. Dann werde ich mal weiterfragen jetzt. Wenn mir denn eine Frage. Mir wird sicher gleich eine Frage einfallen. Aber Wenn ich will man so mal beispringen, ich bestimmte. will mal beispringen. Das ist, wir könnten uns jetzt lang und breit darüber unterhalten, inwiefern Rache natürlich irgendwie ein Denke ich integraler auch, Bestandteil einer ehrgeleiteten Gesellschaft ist. ja. Das würde aber sicherlich den Rahmen unseres Gesprächs sprengen. Ja, Ich möchte richtig. darum Ich würde vielleicht. vielleicht ein bisschen personalisieren wollen, wenn ich. Ja, Weil es gibt ja ja. so gesellschaftliche Phänomene, menschliche Phänomene, die haben immer klassische Personalisierung, klassische Vertreter gefunden. Für die Philosophie steht Sokrates, für die Relativitätstheorie steht Einstein, für Coca-Cola. Fällt mir jetzt gerade nicht ein, wer dafür steht, aber ebenso. Gibt es eine klassische Figur, die für Rache steht? Idealtypisch? Robin Hood. Robin Hood. Robin Hood, ja. Robin Hood ist die historische Rachefigur Ja. schlechthin. Wie ist es dazu gekommen? Wie kam Robin Hood dazu, als zentrale Rachefigur agieren zu müssen, jetzt durch die Weltgeschichte weiterhin zu geistern? Robin Hood eigentlich ein verarmter Landadliger, der seinen Lebensunterhalt als Hutmacher fristen musste. Deswegen Robin Hood. Und trieb sich so um 1326 in den Wäldern von Sherwood Forest In der umher. Nähe von Ja, Nottingham. Avignon auch. Damals lag Sherwood Forest noch in der Nähe von Avignon. Ja, ist dann erst durch die Kontinentaldrift. Allerdings. Ja, ne, das war ja ein Thema, was wir schon behandelt haben. Wie ist es denn jetzt dazu gekommen? Wie wurde Robin Hood Rächer? Verarmter Landadler, ist klar. Sein ursprünglicher Ansatz war, sich bei den Reichen von Nottingham, zu denen er einstmals gehörte, wieder einzuschmelzen. Ja, Und er durch. hatte sich eine Aktion ausgedacht, mit der die Gunst und die Sympathie der Reichen von Nottingham wiedergewinnen könnte. Also das steht ja jetzt im Grunde gegen das überlieferte klassische Bild. Robin Hood plündert die Armen, um den Reichen zu geben. Ja, das Wort plündern kommt aus dieser Zeit und das bezieht sich auch auf Robin Hood. Es bezieht sich da auf seine erste Aktion. Da muss man allerdings etwas weiter ausholen. Er wollte sich also lieb Kind machen bei den Reichen von Nottingham und hatte ihnen sozusagen eine Art Geschenk überbringen wollen. Er hatte dann über mehrere Jahre in Sherwood Forest gehaust und hatte dort den Armen alles abgenommen, was die Armen hatten, um es den Reichen zu geben. Und das war im Wesentlichen? Fußlappen. Er hatte also Dutzende, wie man ja auch sagt, an Fußlappen mittlerweile eingesammelt. Einen höheren Schatz an Fußlappen erhortet. Nein, auch Holzlöffel, Bastkörbe, Kiepen und was dergleichen gab. Und wollte sie eines Sonntags dann in Nottingham den Reichen dieser Stadt feierlich übergeben. Unter den Reichen verteilen. Musste dort aber zu seiner eigenen Verbitterung feststellen, dass Fußlappen gerade in der Patrizierschicht von Nottingham wenig angesehen wurden. Erstmal etwas dysfunktional gegenüber einem Schuh, was er als Hutmacher nicht wissen konnte. Ja, das ist ja dann überliefert. Er erntete hohen Spott und Entjungferung. Und von daher kehrte sich dann gewissermaßen seine soziale Orientierung völlig um 180 Grad und er ist dann der Rächer der Armen und unterdrückten Feind der Reichen. Und nahm also fürderhin in den folgenden Jahren den Reichen ihr Gold, ihr Geschmeide ab, wenn sie durch den Sherwood Forest reisten und gab diese kostbaren Preziosen den Armen. Und er erntete da aber weniger Entjungferung als vielmehr Dank und Anerkennung. Obwohl, zunächst konnten die Armen damit gar nichts anfangen, muss ich vorstellen. Also wenn man nichts zu beißen hat, nützt einem erstmal Gold und Geschmeide gar wenig. Mhm. Und unter den Armen zirkulierte auch das Wort vom Plunder. Ja? Ja. Deswegen plündern. Ah, ja. Das kommt vom Plunder. Also irgendjemand Plunder abnehmen, das heißt eigentlich Plünder. Plündern. Da haben wir, wenn ich das jetzt recht überschaue und all meine Geschichtskenntnisse zusammennehme, haben wir in dieser weltgeschichtlichen Gestalt Robin Hood den Anfang einer Entwicklung, die man durchaus beschreiben könnte als die Geburt des modernen Staates aus dem Geiste von Sherwood Forest. Aus dem Geist der Rache. Jemand etwas wegnehmen. Ja. Ehrverlust, Rache, Diebstahl, Verbrechen, Gewalt überhaupt. Führt natürlich über verschiedene Zwischenstufen zum modernen Staat. Der moderne Staat macht heutzutage auch nichts anderes, als es den Reichen wegzunehmen. Nun zwar nicht immer den Armen zu geben, aber zumindest im Bereich des Waldursprünglichen wird bei der Verteilung der Beute auch geblieben. Rachelose Gesellschaft, ein Aspekt ist der Drachenmonopol des Staates, dass der Staat gewissermaßen bei sich konzentriert hatte, Drachenmonopol. Ja. Gab es parallel dazu Entwicklungen, die zu dieser Entrachung des sozialen Systems, in dem wir leben, geführt haben? Ja, die moderne Medizin, wie wir sie eigentlich kennen. Also man muss sich vorstellen, im Alten Testament heißt es Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ja. Und irgendwann im Verlaufe der menschlichen Entwicklung schaltete sich die Medizin dazwischen. Ja. Damit war sozusagen das gegenseitige Ausschlagen der Zähne, das gegenseitige Herausreißen der Augen. Ja, ein wunderbares Beispiel für unmittelbare, körpernahe Rache. Also man hat früher im Zweistromland Gebiete gefunden, wo zahnlose und blinde Menschen wohnten. Ja, nach Racheexzessen. Jeder mit dem Zahn oder Auge in der Hand. Ja. Und da muss man sich vorstellen, schaltet sich nun die moderne, klassische Medizin dazwischen. Ja. Die Organtransplantation. Heute so, dass also so ein großer biblischer Rachespruch inzwischen zu einem Werbeslogan der Niere für Niere. Ja, geworden ist. Hinzu kommt natürlich, dass die moderne Medizin irgendwann begann natürlich auch mit der obersten Racheinstanz, dem Staat, zusammenzuarbeiten. Sodass die Medizin also systemstabilisierende Funktionen bekam, ja. Indem sie... Ich frage mich zum Beispiel, warum niemand bislang aufgefallen ist, dass heute 80% aller Heranwachsenden irgendwann die Rachenmandeln entfernt werden. Das muss doch einen Grund haben. Mhm. Es gibt Spekulationen darüber, dass die Rachenmandeln der gleichsam physische Sitz des Racheinstinktes sein könnten. Ah, warum ja. werden die wohl entfernt? Ja. Ich will das hier einfach nur, mal im Raum stehen lassen. Mhm. Das ist jetzt eher eine These, eine Spekulation, die aber doch, wie mir scheinen will, einer gewissen Wahrscheinlichkeit nicht entbehrt. Ins Herz der Problematik trifft. Es gibt ja im Grunde kaum eine entwickelte Rachenmandelentfernungsforschung. Allerdings, vor allem gibt es kaum kritische Rachenmandeloperateure. Ja. Es gibt kritische Polizisten zum Beispiel, aber kaum kritische Rachenmandeloperateure. Ein Bereich, der wahrhaft noch tabuisiert ist und der Aufklärung bedürfte. Machen wir weiter in den Refugien der Rache der modernen Gesellschaft. Und mir ist aufgefallen, hier in Nintendo-Generation, Verkindlichung, Verdeppung, der gesamten modernen Gesellschaft, das ist natürlich alles wirklich sehr, ehemals ein Ehrbegriff, ein hoher Begriff, ein Begriff, der biblische Dimensionen hat, der weit oben angesiedelt ist und alles überstrahlte. Rache heute, als leibliche Verletzung, als Tötung gar. Ja. Und heute natürlich völlig infantilisiert ist. Ja. Also man denkt, Rachen steigen lassen. Ne? Ja. Völlig entfernt vom ursprünglichen Zweck und Sinn dieser Aktion. Zusammensitzen. Ja, abscheulich. Aber es gibt ja doch noch so kleinere, oder eigentlich sogar doch einen relativ weiten Bereich, der ja nicht so ins Auge fällt, der Straßenverkehr. Praktische Rache heute noch geübt. Ja, die Strukturen einer ehrgeleiteten, quasi ritterlichen Gesellschaft noch in Kraft sind. Wenngleich natürlich auch dieser Ehrenkodex als Straßenverkehrsordnung auf dem bürokratischen Hund gekommen ist, wenn man das so sagen kann. Die Straßenverkehrsordnung ist genauso alt wie die Rache. Allerdings ist sie ursprünglich als ein Gegenentwurf zu ehrgeleiteten Gesellschaften mit Rachebedürfnissen gemacht worden. Also eher eine moralische Konterkarierung dieser unbewussten Rache, also dieser unreflektierten Rache, Wir brauchen uns nur das Wirken Christi angucken, der erste Formeln der Straßenverkehrsordnung prägte, ins Bewusstsein der Masse brachte. Vorfahrt, ein Beispiel. Ja. Vorfahrt geben ist seliger, denn Vorfahrt nehmen, heißt es bei ihm. Ja, ja. Das ist natürlich heute nicht mehr der Fall oder nur sehr selten. Und gerade im unchristlichen Automobilverkehr gibt es also dort noch ganz archaische Refugien der Rache. Es wird ausgebremst, es wird die Vorfahrt geschnitten und dergleichen mehr. In den Sicherheitsabstand einscheren. Und die Folgen kennen wir alle. Ja, bis hin zu so lichten Outcast-Gestalten wie Leute, die sich eben in dieser Gesellungsform Straßenverkehr gegen den Strom schwimmen, den klassischen Geisterfahrer. Ist ja eben Geist als durch kritische Geisterfahrer auch. Ja. Ich glaube, wir haben jetzt an dieser Stelle eigentlich das Thema Rache so halbwegs erschöpfend beantwortet. Fällt dir, Ihnen noch möglicherweise einen Rat an die jungen Zuhörer ein? Weiß nicht. Oder wollen wir vielleicht an der Stelle einfach das Wort Rachengold stehen lassen und unseren Schweigen ist Silber. Ja, Rache und unseren Zuhörern Momente der Besinnung und der Nachdenklichkeit widmen und sie bitten, das Gespräch in sich nachklingen zu lassen. Dann würden wir das hier an dieser Stelle jetzt beenden. Ich bedanke mich sehr beim Arbeiter- und Soldatenrat Stefan Schwarz, dem Experten für frei flutierendes Wissen. Tschüss, Stefan. Hallo nach Deutschland.